muss Regeln gesagt. Da so die Rinderbahn und auch die UN, die kratzt uns an. Mit euren Medien das Volk verdummeln, man hört den Ignaz lachen. Doch wer zu den Nacht der Nachbarn, wir haben auch schon einen Plan. Doch wer zu den Nacht der Nachbarn besten, drei Buchstaben, die gelten dann. VDA! VDA! VDA! VDA! Ausländerbanden, Rassenverräter, ganze Schreiner, sie landen Park. Islam und Armee setzen weg, und auch die PKK muss weg. Viele Dänen, Morden, Schweden, man hört die braunen Heute lachen. Wer zu lächeln, der lacht am besten, wir haben auch schon einen Plan. Und wer zu lächeln, der lacht am besten, drei Buchstaben, die gelten dann. Yeah.